Su audio es aus und es wurde aus sein. Es ist ein Fehler. Lassen Sie uns Akronyme durch Silos ersetzen. Danke sehr.